blog.juba.de Spezial. Los jetzt, lass uns spielen. Genau. Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Sonderausgabe. Wir spielen wieder Black Stories heute. Das blog.juba.de Podcast. Ich helfe dir mal ein bisschen, Stefan. Ach, ja, da habt ihr schon gehört, die Stimme aus dem Hintergrund. Das ist der René, der auch gleichzeitig Regisseur ist. Oh, jetzt habe ich vielleicht auf der in der Regie arbeitet. Ja, in München hat man immer aufgrund der, ich möchte jetzt politisch Unkorrektes sagen, aufgrund des Regisseurs immer gesagt, Regisseur. Der hat immer gesagt, ich bin der Regisseur. Ach so. Ich möchte meinen Regisseur übrigens an dieser Stelle auch grüßen, auch wenn er nicht zuhört. Ja. Jetzt hast du das auch hinter dir. Und wieder mit dabei natürlich. Schön, dass ihr heute auch wieder da seid. Extra nach Arbeit nochmal hergekommen. Maite und Leo. Genau. Ja, herzlich willkommen. Hallihallo. Unser perfektes Rateteam. Ja. Wir haben uns vorgenommen, heute wieder besser zu werden als das letzte Mal. Ja, aber es war für den Anfang schon mal nicht schlecht. Ja, und wir spielen wieder Black Stories. Ja. René, erklär doch nochmal, was sind Black Stories? Die Black Stories sind vom Moses Verlag, www.moses-verlag.de. Und im Prinzip müsst ihr anhand eines Fakts, den ich euch gebe, herausfinden, was für eine Geschichte dahinter steckt. Und wir nehmen heute eine Black Story aus Black Stories Nummer 3. Was gibt's da zu lachen? ja, wir sagen das am besten jetzt nicht. Ja, yeah, das war jetzt so ein Insider. Ja, schade, nee, dass du im anderen Raum bist. ja, richtig. Damit niemand die Lösung liest, denn nur ich darf die Lösung wissen, befinde ich mich örtlich getrennt. Weil der Stefan ist nämlich so ein Schummler. Was? Behaupte ich mal. Habe ich eigentlich gesagt, dass ich nicht verlieren kann? Ja, genau. Deswegen solltet ihr euch jetzt auch einen anderen Raum suchen. Ja, schnell, lass uns gehen. So, seid ihr bereit? Ja. Seid ihr bereit? Absolut. Ja. Immer bereit. Also. Her mit der Story. Wie gesagt, das ist so eine klassische Story. Es gibt keine Monster und keine Elfen. Wir sind bei den klassischen Black Stories. Und die Story heute heißt Die Kugel. Und der Fakt, eins ist Fakt, Stefan. Okay, du brauchst den Satz jetzt nicht zu Ende führen. Ja. Kannst du wieder hören? Der kann nicht reden, der hat noch sein Trinken im Mund. Ja, also. Ja. Ein so Mann lag zum Einkaufen. Kann ich, ja. Ein Mann lag von einer Kugel getötet am Boden. Ein Mann lag von einer Kugel getötet am Boden. In seiner rechten Hand hielt er einen Telefonhörer. Warum? Ist das der letzte Mann auf der Erde? Nein. Hat er das gedacht? Nein. Hat er sich selbst erschossen? Ja. Warum hat er einen Telefonhörer in der Hand? Und warum ist er nackt? Frage. Ist er nackt? Was ist er nackt? Wie, der ist nicht nackt? Nein, der ist nicht nackt. Nee, das macht ja keinen Spaß. Ich sag nur, eins ist Fakt. So, wir machen das ein bisschen komplizierter. Der ist jetzt. Genau. Nee, okay, also, der ist jetzt nicht. Ich hab rausgehört, der nackt. Nein, der Mann lag tot am Boden und in der rechten Hand hielt er einen Telefonhörer und er war nicht nackt. Er hat telefoniert und er hat irgendwie rausgefunden, irgendwas Schreckliches, was ihn dazu veranlagt hat, natürlich sich selbst zu erschießen. Da kann ich zu dem kompletten Satz ja sagen. Er hat erfahren, dass seine Frau einen anderen liebt. Nein. Er hat erfahren, dass... Warte mal, habt ihr gesagt, er hat sich selber getötet? Ja. Ja. Nee, das ist natürlich Blödsinn, hat er nicht. Schön, dass ihr euch so durcheinander bringt. Oh, du lockst uns ja auf. Das war meine erste Frage. Er hatte mal eine Knarre in der Hand. Nee, hat er nicht. Er hat ein Telefon in der Hand. Er wurde erschossen. Mit einer Gewehrkugel. Erschossen. Oder Pistole oder jemand so. Anders hat ihn also erschossen. Ja. Absichtlich? Ja, wurde absichtlich erschossen, ja. War seine Frau? Nein. Sein schwuler Freund? Nein. Das war der Mann seiner Liebhaberin? Nein. Aber er wurde deswegen erschossen, weil derjenige, der ihn erschießen wollte, hat ihn angerufen und er wusste, wenn er an Telefon rangeht, wo er sich denn befindet, in einem Raum oder in der Wohnung und konnte ihn so gut erschießen. Also da war mindestens 5-mal Nein drin. Ah, okay. Alles falsch. Ist es wichtig, von wem er erschossen wurde? Also doch, das spielt schon eine Rolle, ja. Hm. Wer könnte das sein? Jemand hat sich an ihm gerecht? Nein. Hat es mit seinem Job zu tun? Nein. Wurde er erschossen? Ihr könnt an verschiedenen Stellen raten, weil, also es ist ja noch die Frage, also er hat einen Telefonhörer in der Hand gehabt, ne? Mit wem er telefoniert hat? Ist das ein Handy? Das spielt keine Rolle. Ist aber sich zu Hause? Ja. Hat er die Polizei gerufen? Nein. Er hat seinen besten Kumpel angerufen? Nein. Seine Mama? Nein. Irgendjemand? Er hat irgendjemand angerufen, genau. Er wurde aber erschossen? Jemand Bestimmtes, schon. Wollte er was wissen, oder... Ja, wollte er was wissen mit seinem Telefonanruf? Also, du gehst jetzt davon aus, er hat angerufen. Ja, das hätte ich damit vermutet. Das haben wir noch gar nicht geklärt, stimmt. Hat er angerufen? Er wurde angerufen. Er wurde angerufen. Er wurde angerufen und sollte gewarnt werden, dass gleich was passiert, aber war zu spät. Nein. Er wurde erschossen, während er noch telefoniert hat? Ja. Also kann es nicht derjenige gewesen sein, der in einer anderen... am anderen Ende war. Genau, mit Handy ginge das. Ja. Mit Handy ginge das, ja, aber die, so ist es nicht. Die Person, mit der er telefoniert hat, hat direkt oder indirekt was mit dem Mord zu tun. Direkt oder indirekt, ja. Naja, was heißt denn indirekt? Also hat entweder beauftragt, ihn zu töten oder wusste. Nein. Also die Person, mit der er telefonierte, wusste überhaupt nicht, dass er jetzt erschossen wird. Nee, wusste sie nicht. Hat der Anruf und dass er erschossen wurde, was miteinander zu tun? Indirekt. Das ist immer gut, ne? Indirekt. Super. Indirekt. Nichtssagend. Nicht wirklich. Ja. Derjenige, der ihn erschossen hat, wusste er, dass er wirklich ihn erschießen wollte oder war das ein Fehler? Ja. Nein. Ist der andere ein Auftragskiller gewesen? Ja. Und die Person, mit der er telefoniert hat, hat, wie gesagt, nichts damit zu tun, dass derjenige erschossen wurde? Die Person, die auf ihn geschossen hat, war auch mit in der Wohnung? Ja. Hat der Telefonierende ihn reingelassen? Nee. Der ist also eingebrochen? Ja, wenn man so will, schon. Ja. Hätte der Mörder ihn auch erschossen, wenn er nicht telefoniert hätte? Ja, hätte er ihn auch erschossen. War das jetzt also Zufall, dass er ihn erschossen hat beim Telefonieren? Genau, das war Zufall. Ja, ist jetzt aber halt die Frage... Ist das Telefonat, spielt schon eine entscheidende Rolle? Spielt eine entscheidende Rolle. Er hat beim Telefonieren, haben Leute Angewohnheit, in der Gegend rumzulaufen. Nee. Also fassen wir nochmal zusammen, also mit dem Auftragskiller, das war schon nicht schlecht. Also es ist ein Auftragskiller. Mhm. Aber wer hat ihn beauftragt? Genau. Das ist ja die Frage. Seine Frau war es nicht, das hatten wir ja schon. Richtig. Ist der in so einem Milieu, dass er mit mit einem Auftragskiller zur Strecke gebracht werden sollte? Also Mafia-ähnlich, oder? Nee. Also nee. Er wurde nicht aufgrund seines Umfeldes irgendwie... Nee, okay. Nee. Ja, wir haben noch rausgefunden, dass derjenige irgendwie so eine Art Einbrecher war, oder nicht? Der andere hat eingebrochen. Der Auftragskiller hat eingebrochen. Ja, er ist eingebrochen, um ihn halt erschießen. Aber genau. Okay, aber der war auch okay Auftragskiller. Sagen wir so, in Ausübung seiner Pflicht. Ich verstehe. Sich unrechtmäßig Zutritt verschafft. Mit wem könnte aber das ist auch egal. Ja, okay, die Frage ist natürlich, wer war jetzt irgendwie derjenige, der den Auftrag gegeben hat dazu? Vielleicht kommt man irgendwie dahinter, warum derjenige erschossen wurde. Aber der und mit wem hat er telefoniert? Das ist auch, wäre auch interessant. Genau. Das sind so die zwei und Fakten. Der, mit dem er telefoniert hat, ist aber nicht derjenige, der den Auftragskiller bestellt hat. Nein. Ah, ja, der hat damit überhaupt nichts zu tun. Derjenige, mit dem telefoniert hat, wusste gar nicht, dass er erschossen wird. Mhm. Aber eventuell ist das trotzdem irgendwie ein Hint darauf, wer eventuell der Auftragskiller ist oder derjenige, den Auftrag gegeben hat. Ne? Lass mal Stefan zu Wort kommen, der wollte gerade was vorschlagen. Nee, ich überlege auch gerade, aber... Stefan, du sagst jetzt, wer den Auftragskiller engagiert hat. Ich weiß, dass du das weißt. Seine Frau. Stefan schon gefragt. Mhm. Das war meine erste Idee. Jetzt gibt es ja nur noch 5 Millionen andere Leute. Ja, der Gärtner war das. Nein, der Gärtner war es. Ist immer der Gärtner. In diesem Fall nicht. Nee, der Mörder ist der Gärtner. Der Auftragskiller. Der umgebracht wurde, der muss ja irgendwas angestellt haben, oder? Nein. Hat er nicht. Hat das ein bisschen was mit dem Erbe zu tun? Ja. Ah, Leo kennt sie indirekt. direkt. Motivation sinkt. Sind diejenigen, die den Auftragskiller beauftragt haben, verwandt mit der Person? Also du gehst davon aus, also muss ich nein sagen, tut mir echt leid, aber... Also weder Kinder, noch Großeltern, noch irgendwie Tante, Onkel, sonst genau, was. Genau, genau, genau. Kein also Tante, keine potenziellen Erben. Genau. Tja, wir sind... Wir sind ratlos. Aber das hat schon irgendwas mit dem Erbe zu tun, ne? Er hat irgendwie hat so ein bisschen so ja gesagt, ne, dazu. Ja, so ein bisschen ja. Also, wenn wir es runterbrechen wollen, es geht schon um Geld. Geht's ja eigentlich immer, ne? Ja, ja, irgendwie. Das heißt, wenn er stirbt, kriegt irgendjemand anders dann das Geld. Oder irgendein Geld. Ja. Verstehe. Einer hat davon Profit geschlagen, dass der jetzt umgebracht wurde. Und jetzt, um dir gleich mal den Wind aus den Segeln zu nehmen, derjenige, der davon, wer auch immer davon Profit geschlagen hätte, ist nicht der Auftragsmörder. Nicht der Beauftrager des Killers. Ja, das ist natürlich sehr interessant halt, ne? Ja. Ja, warum? Welche Motivation? Die Frage ist, welche Motivation, also, ne? Die Polizei fragt auch immer nach einem Tatmotiv. Hatte ja, derjenige, genau, den Auftragskiller beauftragt hat, Der hatte ein Motiv, das kann ich dir sagen, das auf jeden Fall. Ihr solltet vielleicht wirklich rausfinden, wer derjenige ist, der ihn, der den Killer beauftragt hat. Yeah. Das würde euch in der ganzen Ecke weiterhelfen. Ein Freund oder eine Freundin? Nein. Komm hier, pam, pam, pam. Ein Kollege. Also nein. Arbeits... Nee. Ihr könnt auch ruhig querdenken. Aus der Familie war es keiner. Stasi. Nein. BND. Nachbar. Nein, kein CIA. Nachbar. Stefan, aus der Familie. Das ist halt schwer zu sagen. Das... Eine Liebhaberin. Nein. Na, war es jetzt jemand aus der Familie oder nicht? Der ihn Auftrag gegeben hat. Es ist halt so... Na ja oder nein? Die Person ist schon aus der Familie, ja. Also doch jemand aus der Familie. Oh, dann hätten wir uns die letzten 10 Minuten echt sparen können. Ja, spulen wir nochmal zurück. Ist ja nicht... Ich meine, warum ist es irgendwie so schwer zu beantworten, ob es Familie ist oder nicht, ist die Frage. Ja, genau. Ich meine, der wird ja erst durch den Mord Familie. Ja, genau, vielleicht stand irgendeine Hochzeit oder irgendwas bevor, dass der dann zur Familie gehören würde. Ja, warte mal, ich hab irgendwie so eine Idee, vielleicht hat es irgendwie falsch. Kann sein, dass irgendjemand sozusagen nicht wirklich zur Familie gehört, weil er irgendwie adoptiert oder sonst was ist. Und derjenige, der erschossen wird, weiß es. Wenn er aber erschossen wird, dann kann keiner mehr rauskriegen, dass der diese korrekte... Och, so toll eigentlich. Aber klang gut. Also klang gut, ja. Ja, das ist so eine Columbo-Story. Ja, man sollte die Story... Ja, richtig. Versetzt euch doch mal in Columbo. Vielleicht kommt ihr dann besser drauf, wenn man so ein bisschen quasi in der Haut von Columbo steckt. Der stellt ja auch mal Fragen. Jetzt muss ich tapfrig durch die Wohnung laufen. Ja, aber der Columbo muss aber erstmal aus dem Zimmer rausgehen und dann so als wäre nichts wäre, nochmal wieder zurückkommen. Das macht er doch immer so ganz gern. Ja, dann komm nochmal zurück mit deinen Fragen. Ja. Mit wem hat er denn telefoniert? Ach Gott. Die Person, mit der er telefoniert hat, kannte er. Ja, die kannte er. Die kannte er gut. Ja. Und es war keiner aus der Familie. War keiner aus der Familie. War ein Freund von ihm? Nein, kein Freund. Eine Freundin? Auch nicht. Eine Kollegin? Nein. Seine Frau? Nein. War ja nicht aus der Familie. Ach ja, stimmt. Ja. Jemand aus Public Authority, wie nennt man das? Also aus dem Amt irgendwo? Nee, Polizei wäre auch Amt. Nee. Verdammt. Sein Rechtsanwalt. Sein Steuerberater? Nein. Ja, mit wem telefoniert man noch? Ja, aber ist jetzt wichtig, also das Geschlecht ist nicht wichtig, wichtig ist... Das Geschlecht ist, genau, die Funktion, also die, richtig, du siehst das richtig, Leo, die Person hatte eine Funktion. Eine Funktion, ja. Also die Person hat eine bestimmte Funktion, das heißt, es ist nicht irgendjemand dahergelaufen ist, sondern die hat eine spezielle Funktion, die Person. Ja, die Person ist eher, wenn die Leute sich scheiden lassen, wie heißen ja die Person, die dann das Ganze... Nee, sowas war es auch nicht. Lass uns doch mal kurz überlegen, bevor wir weiter dumme Fragen stellen. Keine Freunde, also keine Freunde, keine Familie, keine Arbeit. Keiner vom Amt, keiner von der Polizei, keine. Ja, was bleibt noch übrig? Ich meine. Also irgendwie. Ist er freundlich gesinnt zu dieser Person und umgekehrt, mit der er telefoniert hat? Ja. Ich sag euch mal so, die Person bietet ihm eine bestimmte Leistung. Also im Geschäftsverhältnis, das lenkt euch in die falsche Richtung, aber. Er hat mit der Person gelegentlich zu tun. Ist das eine Prostituierte? Ja. Oh. Ja, ja. Keine okay. Prostituierte. Okay. Sein Arzt. Was? Nee, es war schon Prostituierte, ne? Nein. Sein Arzt. Sein Arzt? Ja. Aha. Er telefoniert mit seinem Arzt. Aha. Okay. Und ja, dann könnte ja bedeuten, es ging ihm gesundheitlich nicht so gut, möglicherweise. Möglicherweise. Das heißt, er wäre wahrscheinlich eh bald gestorben. Ja, aber wir hatten ja gesagt, der Arzt hat nicht den Auftragskiller beauftragt. Nee. Der hat auch nichts davon. Aber wahrscheinlich wusste einer, der ist krank. Und ja, weiß nicht, vielleicht so, hat er... So, ja, Stefan, das ist schon mal ein guter Ansatz. Wer könnte denn wissen, wer weiß denn alles, dass er krank ist? Na, Familie kann es ja wissen. Und ich bitte dich da zu beachten, dass dein Arzt eine ärztliche Schweigepflicht hat. Ja, na klar. Die Frau vom Arzt. Nein. Die Arzthelferin, die... Nein. Sekretärin? Die Putzfrau. Nein. Der Gärtner. Na, welche Leute können es nur wissen? Also das ist nun wirklich einfach. Welche Leute können es nur wissen? Familie und Arztpraxis. Was anderes würde mir nicht einfallen. Arbeitgeber. Nein. Schon viel zu weit weg. Schon viel zu weit weg. Muss im Arzt seine Putzfrau. Hab ich doch schon. Welche Leute sind denn beim ärztlichen Gespräch immer anwesend? Hä? Der Arzt und der Patient? Aha. Aber er wusste selber, dass er krank ist? Ja. Davon gehe ich aus, ja. Okay, also er wusste selber... Er hat selber den Auftragskiller beantragt. Ja. Ist er schizophren? Nee. Der ist doof einfach. Okay, jetzt ist die Frage, warum hat er denn den Auftragskiller beauftragt? Ja, er wollte nicht so jämmerlich sterben, wie ihm der Arzt es da prophezeit hat. Nee, deswegen hat er es nicht getan. Hat er gedacht, dass der Auftragskiller jemand anderen umbringt? Nee. Nee. Der Auftragskiller war von ihm für sich selbst. Genau. Und warum bestellt jemand einen Auftragskiller und lässt sich selber erschießen? Naja, es ist vielleicht damit zu tun, ich meine, wenn er jetzt an so einer Krankheit leidet, an der er dann irgendwie jämmerlich so über Jahre hinweg dann stirbt. Ja, so. Ja. Und er hat nicht genug Mut, um sich selbst umzubringen? Aber wir hatten ja noch das Thema Erbe. Spielt das auch noch eine Rolle? Ja, das ist, führt euch zumindest in die richtige Richtung, denke ich. Naja, der kann... Versicherung. Ha. Sehr gut. Versicherung. Sehr gut, ja. Ja, das aber heißt, irgendjemand bekommt die Versicherung, wenn er umgebracht wird und nicht, wenn er von alleine stirbt, weil er hat irgendwie... So, warte mal, jetzt müssen wir Leo mal über deutsches Recht aufklären. Deutsches Versicherungsrecht. Wann wird einem eine Versicherungssumme nicht ausgezahlt? Wenn man... Nicht stirbt. Erstmal so, ja, das ist der eine Fall. Nee, wenn sich herausstellt, dass man das selber verursacht hat, sozusagen. Genau, bei einem Selbstmord wird einem nicht die Versicherungssumme ausgezahlt, so einfach ist das, ne? Ja. Gut. Wie, das heißt, wenn jemand sich selbst umbringt, bekommen dann die Erben die Lebensversicherung nicht ausgezahlt? Natürlich. Genau so ist es. Genau. Wenn es nachweisbar ist. Echt? Wenn du deinen Abschiedsbrief hinterlässt. Das heißt, wenn Leo eine hohe Lebensversicherung hat, kann ich ihn umbringen und dann... Oder umbringen lassen? Du solltest dich aber nicht erwischen lassen. Nee, du musst den mich Teil der Sendung werden wir nicht veröffentlichen. Das könnt ihr doch jetzt rausschneiden. Ja, das schneiden wir raus, meine Macht. Super, danke. Wie hoch ist die Versicherung? Okay. Ich weiß nicht. Muss irgendwann durch dreiteilbar sein. Ja, genau. Ja, es wird für einige Pizzen reichen vielleicht, aber mehr nicht. Ja, also gut, Leo, für dich, jetzt weißt du Bescheid, wenn jemand Selbstmord begibt, dann kriegt er nicht die Versicherungssumme ausgezahlt. Ja, eher sowieso dann nicht mehr, aber... ja, aber er hat ja nichts mehr von. Ja, nee, klingt irgendwie plausibel. Ja. Das ist, ich habe nie so drüber nachgedacht irgendwie, so es war jetzt irgendwie für mich jetzt irgendwie noch nicht so... Okay, er hat sich umbringen. Ein gutes Stück weiter. Er hat sich umbringen lassen, damit er die Versicherung ausgezahlt bekommt. Und seine Kinder ein bisschen was davon haben oder seine Frau oder wie auch immer. Genau. Ja, super. Und das hat er mit seinem Arzt abgesprochen. Nee. Oder nochmal nachgefragt, ob es wirklich so ist. Dass er irgendwann stirbt. Ja, jetzt ist er nur. Also, es ist halt ein tragischer Fall, weil. Weil sein Arzt ihm gerade gesagt hat, dass er sich geirrt hat in seiner, Diagnose, ja. Genau. Ja. Genau. Und es war aber schon zu spät. Er kam gerade durch die Tür und wurde erschossen. Ja. Genau so ist es. Und kurz vorher hat er noch gehört. Ja, so. Tut mir leid, wir haben es gehört. Ja. Richtig, genau so ist es. Ich lese jetzt mal die komplette Story vor. Also, sein Arzt hatte dem todkranken Mann vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass er bald sterben würde. Daraufhin beschloss er, sich das Leben zu nehmen. Da seine Lebensversicherung bei Selbstmord seiner Frau und seinen Kindern nichts ausbezahlen würde, beauftragte der Mann einen Killer, der ihn schnellstmöglich töten sollte. Als ihm der Arzt am Telefon mitteilte, dass seine Blutprobe verwechselt worden war und er schon bald wieder auf den Beinen sein würde, war es bereits zu spät. Genau in diesem Moment erledigte der Killer seinen Auftrag. Sehr geil. Und jetzt kennt ihr die wahre Geschichte. Super. In der Richtung kann ich euch einen Film empfehlen. Na, erzähl mal. Nennt sich Noch einmal Ferien mit Queen Latifah. Geht in noch eine ähnliche Richtung. Den werden wir recherchieren, den Film, und werden ihn in den Shownotes verlinken. Genau. Macht das. Wenn Maite den so empfiehlt. Ich fand den sehr gut. Ein schönes Märchen. Ja, das hat ja gesagt, Spaß gemacht. Wie lange haben wir dafür gebraucht jetzt? Das war jetzt eine Viertelstunde ungefähr. Ne? 20 Minuten. Ja. Nee, wir sind ja gar nicht besser geworden, das ist ja schlecht. Aber ja, wenn so große Zeitraum dazwischen. Ja, die Story war ja auch irgendwie ganz anders aufgebaut. Da hatte man ja viele Möglichkeiten, wo es hingehen könnte. Ja, ja, trotzdem, aber so, ja. Es kommt davon, wenn man so große Zeitraum so also zwischen dem Rad zurücklegen muss. Ja. René hat uns die falschen Tipps gegeben. Ja, eigentlich hätte ich, also komm, ich war schon großzügig. Eigentlich hätte ich gar nichts sagen brauchen, weil ich denke mal, das ist auch so gedacht, dass man sich den ganzen Abend damit vertreiben kann. Ich habe zu Julia immer gesagt, auch wenn ich tagelang dran rate, gib mir keinen Tipp, sag nur ja oder nein. Ja, ist auch aber richtig so. Es wurmt einen dann wirklich, also bis man es rauskriegt. Ich spiele jetzt öfter mit Julia alleine, es wurmt einen dann richtig, wenn man sagt, ach, das möchte man nur alleine rausfinden, ne? Ja, wir haben bloß keine 3 Tage Zeit, ne? Ja, leider. Genau. Ja, genau. Alles glaub, etwas kompakter. Es würde sich keiner anhören. Richtig. Ja, das ist wohl wahr. Aber so für eine Party oder abends so zum Gesellschaftsspielen auf jeden Fall super geeignet. Ich wollte eigentlich mit Stefan alleine spielen. Es wäre aber nicht so lustig gewesen. Ach schon. Dann vielleicht wäre es dann lockerer gewesen. Du hast einfach dieses Lampenfieber, deswegen nehmen wir auch räumlich getrennt auf. Achso, damit du mich nicht ertragen musst, oder? Dein Gezitter. Ey, so. Stefan, dein Gezitter geht mir mal so auf den Kranz. Ah ja, verstehe. Aber Stefan hätte dann die Stimme verstellen müssen, das wäre auch kompliziert geworden. Sonst fällt es auf, hier steht doch drauf, dass man das mit 2 bis 3 Leuten spielen muss. Echt? Steht das wirklich drauf? Ja. Also hier steht irgendwo, stand das. Ein Gebieter braucht man? Das bist du, René? Ihr braucht nur einen Gebieter und mindestens 2 bis 3 weitere Spieler. Ja, aber man kann es, also ich spiele es regelmäßig mit Julia zu zweit und es macht zu zweit auch einen Riesenspaß. Alleine wird es wahrscheinlich langweilig sein. Ach naja, zu mehreren Leuten ist es immer noch der Vorteil, dass man sich gegenseitig... Eben, weil jeder denkt irgendwie an andere Richtungen. Falsche Tipps gibt und gute Tipps gibt. Da findet man vielleicht schneller zu lösen. Ja. Prima. Gut, dann sind wir ja damit durch. Ich würde nochmal ganz schnell die Kontaktmöglichkeiten nennen. Um wer von euch weiß, warum der Mann am tot am Boden lag, mit einem Telefon in der Hand, der kann gerne eine Mail schicken. Und zwar an blog@juba.de. Es kann sein, dass gerade jemand eingeschaltet hat. Genau. Also, wir haben folgenden Fall. Wir fragen uns, ein Mann lag tot am Boden. Nee, ein Mann lag von einer Kugel getötet am Boden, in seiner rechten Hand hielt er einen Telefonhörer. Warum? Genau, und an der Stelle stoppen wir, dann kannst du es nämlich von vorne wieder abspielen. Dann hast du eine Endlosschleife. Der Gärtner war es nicht. Und es wäre interessant zu wissen, mit wem er telefoniert hat und wer ihn getötet hat. Ja. Also, ihr könntet auch auf dem Anrufbeantworter sprechen bei uns und da die ganze Story euch mal im Kopf so vor euch her überlegen. Und da 030-202-36803. Oder ihr geht auf blog.juba.de und schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr wisst, warum dieser Mann getötet wurde. Ja, und wer jetzt für die Familie aufkommt. Gut. Habt ihr noch was zu sagen? Nein, ich kann mich nur wieder bei Maite und Leo bedanken. Ja, ich bedanke mich bei Maite und Stefan. Ja, und ich mich bei René, Stefan und Leo. Ach René, jetzt bist du auch mal dran. Und ich bedanke mich bei Leo, Maite und Stefan. Super. Sehr gut. Prima, da haben wir uns allen selbst gedankt. Und bedanken uns alle fürs Runterladen. Genau, die sind natürlich am wichtigsten. Und bei Black Stories für die tollen Fragen. Ja, und wie gesagt, geht auf blog.juba.de, hört euch mal einen regulären Blogcast an. Ja, und ansonsten, vielleicht gibt es ja noch eine weitere Story von uns. Mal sehen. Warum nicht? Schauen wir mal. Vielleicht. Genau. Prima. Eventuell. Gut. Also. Schön. In dem Sinne? Alles. Das war's. Das war's jetzt wirklich. Genau. Also jetzt kommt der Nachspann. Genau, der Nachspann. Viel Spaß dabei. Genau. Die Nachspeise. Also, tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Alles genau, wo wir so gegrübelt haben, schneiden wir alles raus, dass es alles flüssig war. Du stellst die Frage und dann sage ich, ach, der hat mit seinem Arzt telefoniert. 26.10. Oh, juhu, wir fahren nach Essen. die können wir natürlich noch machen. Dann nach Essen, ja, genau. Wir fahren nach Essen. Genau. Wie in Stuttgart. Ach ja? Also dann fahren wir nach Stuttgart, ist er ja. Ja, warte mal, ja, Essen. Ja, was ist denn in der Nähe von Essen? Ist da Düsseldorf halt? In der Nähe von ja. Essen steht meistens ein Getränk. Bing, erledigt. Der Blockcast. Jeden zweiten Sonntag auf blog.uber.de.